Zum 5. Jahrestag der Inspektion Panmunjoms, des Symbols der Teilung der Nation durch den Genossen Kim Jong-un, veröffentlichte jüngst der Generalverband der China-Koreaner auf seiner Internet-Homepage Baekdu Hanla einen Beitrag mit dem Titel »Dank des hervorragenden Heerführers von Baekdu wird die Sache für die Wiedervereinigung des Vaterlandes sicher triumphieren«.